Herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nummer 113. Wir haben den 30. November, Quatsch, 30. Oktober 2010. Hallo Thomas. Bonjour, Ambadur. Da sind wir wieder. Wir sind heute nicht im Studio Deluxe. Nee, nicht bei Oma. Bei Oma im Studio, bei Oma, unserem Zweitstudio, wo auch schon einige Folgen produziert wurden, war ich vor einigen Tagen. Und ja, ich hatte... konnte schon einige der berüchtigten Weihnachtskekse probieren. Die kamen ganz mal frisch, die waren noch... Da die telefonisch veranlassen, dass die in den Safe gesperrt werden. Die waren sogar noch leicht hart und ja, Oma hat auch gesagt, die sind ihr dieses Jahr besonders gut gelungen und das kann ich nur unterstreichen. Das ist aber nicht, dass du die alle weg isst, bevor ich komme. Nee, ich habe direkt zwei Schüsseln voll, also die waren sehr lecker. Aber das überrascht mich nicht. Nein, die waren sehr gut. Ja, Thomas demoliert wieder, aber das kennen wir ja. Ich bin nicht am Demolieren, ich habe wieder meine Abwaschphase. Muss hier abwaschen. Also wieder Teller über den Balkon. Teller über den Balkon, ja klar. Ja. Es regnet drauf und dann, so macht man das in Nordfriesland, ne? Da wird immer abgewaschen, wenn es regnet. Da wird einfach dann das schmutzige Geschirr über den Balkon gehalten, damit der Regen das Geschirr säubert. Wir haben ja keinen Balkon, wir könnten uns dann höchstens auf die Terrasse stellen. Ihr könnt ja irgendwo in eine Stadt fahren, wo ein Hochhaus ist und euer Geschirr mitnehmen. Ja, ja, klar. Jetzt höre ich auch das Wasser. Okay. Ja, wir, bevor hier Breaking Rights Gespräch, Review und so weiter und so fort kommt, möchten wir noch ein paar... Ich muss ja meine Breaking Rights Sternewertung, muss ich ja rüber in die Küche. Ja, zuvor wollen wir noch eben ein paar andere Sachen besprechen. Ich habe noch so ein paar Meldungen zu verkünden. Ja, was sagst du denn eigentlich zu die gestern? Der hat ja verloren. Das war ja fast so peinlich wie die Frau bei Schlag den Rat. Nee, das fand ich nicht. Ich fand den gut. Ich fand's gut. Ich fand den auch nicht so schlecht. Aber der hat nichts gebracht. Ach, ich der weiß nicht, ja so schlecht fand ich den jetzt nicht. Insgesamt. Ja, aber so schlecht fand ich den jetzt nicht. Also er hat 27-5 verloren. Ja, es sieht im Ergebnis schlimmer aus. Er ist ziemlich gelost, aber er hat ja auch selber gesagt bei dem einen Spiel, wenn man sich mal so anguckt, was der alles weiß und was ich dagegen für einen Blödsinn weiß, ist das schon ein bisschen peinlich. Also er war sympathisch, das muss ja, ich das sagen. Stimmt. Ja, dann die Meldung. Er hat das wohl auch erkannt, dass er ein bisschen dumm ist. Hat dir die Sendung gut gefallen? Ja, war fast ein bisschen kurz und die Spiele, da hätte man vielleicht ein paar bessere Sachen, aber insgesamt nette Freitagabendbeschäftigung. Also ich finde, dass die Staffel, zumindest die erste Sendung gestern, deutlich besser war als das erste Mal, dass sie die gemacht haben. Soll ich dir sagen, warum? Tu es doch. Ich glaube nämlich, dass als sie die Staffel das erste Mal gemacht haben, da hat ja der Stefan Raab die moderiert und ich finde, dass der Raab als Moderator für die Sendung nicht so gut ist wie der Obdenhövel. Der ist besser geeignet, so wie sie das jetzt gemacht haben, dass er da als Joker daneben sitzt und ab und zu mal einen dummen Spruch macht und dann ein Spiel selber spielt, finde ich besser. Und der Obdenhövel, muss ich sagen, das ist für mich zurzeit nach Günther Jauch der zweitbeste so Moderator. Ja, wahrhaftig. In Deutschland. Also der macht das wirklich hervorragend. Der Raab war, als er moderiert hat, da hat man gemerkt, fand ich in der letzten Saison, dass er da ein bisschen nervös war und dass er eigentlich lieber selber mitgespielt hätte. Ja, das ist richtig. Naja, ich fand's gut. Und nächste Woche Mike Krüger. Das wird super. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Das wird super. Vor allem bei den Sportspielen. Also das Laufradspiel gestern am Anfang, das war ja klasse. Wenn sie sowas hätten, da bin ich ja mal gespannt, ob der Krüger weil der ist ja doch ziemlich clever, ob der durch Intelligenz dann auch diese Sportspiele hinkriegt, weil der ist natürlich schon doch deutlich älter. Naja, auf jeden Fall jetzt die Ankündigung, die ich eigentlich machen wollte. Achso, du wolltest gar nicht Schlag den Star sagen. Jein. Also du wolltest jetzt ankündigen, dass in der übernächsten Woche du der Star bist. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber nein, das sind nicht die Ankündigungen. Nein, es bezieht sich auf Dropkick Drama. So, erstens, offiziell bestätigt wird es, ich glaube am 12. ist das Wrestling in Köln. Ist das richtig? Ist es der 12. oder ist es der 13.? Ich bringe das immer durcheinander. Ich meine, es ist der 12. Du 12. müsstest es nicht wissen, weil ich gehe ja nicht hin, aber du müsstest es halt nicht wissen. 12. November Köln SmackDown World Tour. Da gibt es dann gleich auch noch ein paar andere Informationen zu. Auf jeden Fall wird es direkt nach der Veranstaltung, ja, ich denke direkt nach der Veranstaltung, wird es auf jeden Fall noch eine Dropkick-Drama-Aufnahme im Hotelzimmer geben. Mit mir und Mira. Die wird dann, da wir einen Internetanschluss im Hotel haben, auch innerhalb dieses Abends bzw. dann am nächsten Tag reingestellt. Weißt du denn, dass ihr einen Internetanschluss im Hotel habt, der kostenfrei ist? Ja, das weiß ich. Stand das auf der Webseite? Ja, genau. Okay, und der ist auch kostenfrei, dann müsst ihr dann nicht Ja, mehr. der ist kostenfrei in jedem Zimmer. Ja, da wird es dann diese Sendung geben und auf jeden Fall wird es dann spätestens zu dieser Sendung auch wieder einen Intro-Song für Dropkick Drama geben, denn das ist dringend nötig. Sollte es ja schon zu Hundertsten geben. Hast du den eingespielt, den Intro-Song, und selber gesungen? Nee, es kommt noch. Ich bin nächste Woche bei Oma wieder im Studio, da wird der dann eingesungen. Frei verfügbar ist. Bisher habe ich noch gar nichts, das kommt alles noch. Achso, du bist noch in Vorbereitung, ja? Das sind nur noch 2 Wochen, ne? Ja, 2 Wochen genug. Ja, und dann nochmal zur SmackDown World Tour in Köln. Da gab es auch schon wieder einige Änderungen. Es wurden 2 Leute kommen nicht mehr, beziehungsweise 2 Leute kommen nicht mehr nach Köln. Auf jeden Fall, also der Undertaker, der kommt zu keinem der 3 Termine mehr. Das konnte ich mir denken, das habe ich dir vorher schon gesagt. Ja. Big Show kommt nicht mehr nach Köln, dafür nur noch nach Nürnberg und Mannheim, also die 2 anderen Termine. Das sehe ich jetzt nicht als so großer Verlust, vor allem in Bezug auf den, der als Bonus dafür kommt, und zwar wieder nur nach Köln, genau wie schon John Cena. Und das ist, da freue ich mich jetzt schon stark drauf, denn den will ich unbedingt mal sehen, das hat sich sehr gut begeben. Da verzichte ich auch gerne auf Big Show. Sheamus kommt nach Köln. Das ist ja interessant. Ja, das ist ein guter Wechsel. Du sagtest gerade irgendwie John Cena. Wieso denn John Cena? Ja, der kommt ja auch nur nach Köln. Kommt der denn jetzt wirklich? Ich dachte, der kommt nicht. Der kommt nicht. Nein, der kommt natürlich, auf jeden Fall. Wie kommst du darauf? Gab es da eine Meldung dazu? Ja, habe ich dir doch schon vor längerer Zeit mal gesagt. Haben wir auch schon mal besprochen. Ja, es ist ja nun folgendes. Die Veranstaltung ist ja nun am Samstag, oder? Ich weiß es nicht genau. Nee, ich glaube, am Freitag ist es. Am Freitag, ja, dann passt das ja dann. Wie sind denn die anderen Termine in Deutschland? Ist nach Köln, sind da noch weitere Termine? Nee, ich glaube, die anderen zwei sind, glaube ich, davor oder danach. Eins von beiden, ich weiß es nicht. Ja, Nee, das ich glaube, meine ich davor. danach. Sind danach noch vor dem Montag? Nee, ich meine, ich glaube, die sind, glaube ich, beide davor, die Termine. Okay, weil ich glaube, sind ja jetzt noch 3-stündige Raw-Sendungen angekündigt worden. Und ich meine, an dem Montag nach der Köln-Veranstaltung ist meines Erachtens nach das sozusagen 3 Stunden Raw mit dem King of the Ring-Turnier, das wurde angekündigt. Aha. Und ich könnte mir zum Beispiel, deshalb habe ich gerade gedacht, als du gesagt hast, Big Show ist nicht in Köln, ob der da irgendwie eine Rolle spielt und ob das dann vielleicht von der Tour her zu knapp wäre, da in die USA zu fliegen. Der ist ja halt bei SmackDown, aber dass er doch irgendwie bei der Raw dann eine Rolle spielt. Also der John Cena, der wird auf jeden Fall kommen, wenn sie den schon extra nur für Köln ankündigen, dann kommt der auch. Ja, vor allen Dingen, wenn das, sag ich mal, wenn sie Sheamus hinschicken, der muss ja auch dann an dem, sonst ist ja bei Raw eigentlich keiner der großen Leute beim King of the Ring. Ja, dann gab es natürlich auch Dann noch rechne ich, einen. dass King of the Ring alles nur die Mid-Carder sind. Das wäre natürlich blöd. Weil eigentlich finde ich das Turnier ja gut. Ja, auf jeden Fall gibt es dann noch neue Match-Ankündigungen statt. Ja, es gibt dann hier in Köln gibt es John Cena gegen Kane um den World Heavyweight Title. Das ist ganz interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da irgendwas mit Nexus und John Cena im Tag Team oder sowas kommt. Ist der Nexus dabei? Ja, Nexus ist weiterhin auf der Card. Und es wird in Köln ein Special Interest, nee, Special nicht, Special, wie nennt sich das nochmal? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendein besonderes Überraschungs-Gimmick-Match wird es geben zwischen Edge und Sheamus. Ich weiß nicht, was du meinst mit Special. Nee, ich hatte da sowas gelesen. Also irgendein Überraschungs-Gimmick-Match. Ja, das ist auf jeden Fall das, da freue ich mich schon drauf. Also Sheamus, das ist eigentlich perfekt. Den wollte ich eigentlich, also das ist so einer, den ich am liebsten noch sehen würde. Also das ist. Ja, das macht, ich weiß ja nicht, wo die noch auf Tour sind in Europa, ob sie auch in England in der Ecke sind. Da macht natürlich Sinn, den als Europäer auch viel hier mal den Leuten zu präsentieren. Und der ist wahrscheinlich auch ganz froh, wenn er mal in die Heimat kann. Und ich denke mal nach Irland, das ist ja nicht so furchtbar weit. Vielleicht sind sie da ja sogar auch auf Tour. Ist gut möglich. Da sind die ja eigentlich immer so im Zusammenhang Jo, von und der deutschen Tour. Big Show muss man am besten wenig sehen. Der ist zwar von der Statur her Ja, der wäre vielleicht ganz beeindruckend gewesen, den so am Entrance da direkt zu sehen, aber da kann ich auch gerne drauf verzichten, wenn ich dafür Sheamus sehe, das ist gar kein Problem. Das glaube ich nicht. Nee, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja. dabei sein. Nee, das glaube ich Nimm nicht. an, dass also es muss ja auch ein bisschen was für Mira dabei sein. Wäre natürlich gut, wenn Rey Mysterio, Hornswoggle und der Adler von Jack Swagger dabei sind. Nee, also sowohl Hornswoggle als auch der Adler von Jack Swagger werden wohl nicht da sein, das glaube ich nicht. Ich glaube das wohl. Nee, das glaube ich ganz Also für den sicher nicht. Adler wäre das ja kein Problem. Da müssten sie ja keine Flugkosten berechnen, weil der könnte ja selber von Amerika rüberfliegen. Ja. Nee, da könnten sie vor allem auf jeden Fall jeden beliebigen Typen, der da sonst sowieso nichts macht, reinstecken. Nee, das ist schon eine anspruchsvolle Rolle. Das kann nicht jeder beliebige Typ machen. Nee, ist gut. Also wir wechseln mal. Das ist nur der eine Adler. Wir wechseln mal zu Bragging Rights. Adler. Bragging Rights 2010 aus Minnesota irgendwas. Ach so, ich wollte noch die Frage stellen. Werden hier denn jetzt eigentlich heute Nacht die Uhren umgestellt? Ich habe das vorhin überlegt. Ja, Ich habe das von gar nichts gelesen zu haben. das stand vorhin da in der Fernsehzeitung, ja. Und von welcher Uhrzeit auf welche Uhrzeit? Das weiß ich nicht. Ihr müsst ja hier mal ein bisschen Serviceansagen für die Zuhörer machen. Es wird zurückgestellt, soweit weiß ich das wohl. Also von 3 auf 2. Ja, kann wohl sein. Da muss man ja eine Stunde länger schlafen, ist ja blöd. Ja, Mist. Aber dann kann ich mir ja heute Abend Boxen noch angucken. Du wolltest noch über, wolltest du eigentlich auch über die Weeklies heute sprechen oder nur über Nee, Bragging? nur Bragging Rights. Ich habe noch keine Weeklies gesehen. Ich sage dazu am Ende von Bragging Rights noch etwas. Okay, dann sag mal am Ende von Bragging Rights, was ist. Guck, Bragging Rights ich 2010 sag dir keine aus. Spoiler, nur guck dir unbedingt den Main Event von SmackDown an. Ja, mache ich Nee, das. guck dir, nee, Nur folgendes. ich gucke mir generell alles an Wrestling an, was läuft. Von Raw, SmackDown und NXT. Da brauchst du mir nicht zu sagen, dass ich da irgendwas zu gucken brauche. Das mache ich sowieso. SmackDown das erste und das letzte Match. Hervorragende Matches. Ja, Bragging Rights 2010 aus Minnesota, vom ich habe keine Ahnung welchen Tag, ist aber auch nicht so Weißt du, wichtig. am 24.10. des Herrn 2010 aus der Heimatstadt von Brock Lesnar, oder? Ja, so hatte ich das letzte Mal gesagt. Ja, Und lass. übrigens, am gleichen Tag war ein großes Football-Spiel der Minnesota Vikings, glaube ich. Nee, war das am gleichen Tag oder war das am Montag danach? Wenn es am gleichen Tag war, dann wird der Pay-Per-View auf jeden Fall extrem Ah, nee, wenige das war Buys haben. am, pass auf, das war am gleichen Tag. Ja, dann wird der Pay-Per-View so gut wie gar keine Buys haben, was ich Das auch war am voll und gleichen ganz Tag und verstehen da kann. waren auch einige im Publikum, die dann Minnesota Vikings gerufen haben. Und es gab auch vorher bei Wade Keller in einem der Podcasts, haben einige der seiner Redaktionskollegen, die da ja dann immer diese Pay-Per-View-Roundtable gemacht haben, ihn gefragt, ob sie denn nicht wegbleiben könnten von der Roundtable. Die würden sich lieber das Fußballspiel angucken. Ja, sehr Er hat dann aber verständlich. gesagt, nein, ist nicht erlaubt. Ihr müsst euch Wrestling angucken. Die Armen. Ich bin mal sehr auf die Buys für den Pay-Per-View gespannt. Die könnten unter Unterirdisch. 100.000 liegen. Die werden unterirdisch. So, ja, ich musste mir den Scheiß auch angucken. Entschuldigung für das Wort, aber das musste jetzt mal raus. Also erstmal das Entrance-Set, das sah aus wie jede beliebige Raw oder SmackDown-Sendung, nur dass da oben halt nicht Raw oder SmackDown, sondern Raw versus SmackDown so eingeblendet war, wie das in der Raw versus SmackDown-Spiel, was ich mir übrigens jetzt offiziell Nein. zum Geburtstag wünsche. Gut, dass da nicht TNA Impact stand. Naja, Halleluja. Ich habe das neue Raw versus SmackDown übrigens schon in der Hand gehabt und es ist dieses Jahr nicht ganz so teuer wie im letzten Jahr zum Verkaufsstart. Das nur so nebenbei. Aber du wolltest es hier nicht kaufen. Nee, das wünsche ich mir zum Geburtstag. Da ich sowieso nicht so genau weiß, was ich mir zum Geburtstag wünschen soll. Ich dachte, du wolltest es dieses Jahr gar nicht haben. Nee, ich habe erst gesagt, ich kaufe mir das, wenn es billiger ist, aber da ich nicht so sicher weiß, was ich eigentlich zum Geburtstag haben will, dachte ich, haust du das mal auf die Wunschliste. Jein. Ich habe natürlich nicht Achso, alles. lass uns mal erstmal Bragging Rights machen und dann erzählst du mir nachher nochmal, welche CD du da beim Mediamarkt gekauft hast. Ja, es beginnt mit Fangen wir einem. erstmal an, du hast gerade über das Entrance-Set gesprochen. Ja, das war nicht so schön. Es beginnt mit dem Opener. Ach, welche Überraschung. Und es ist ein Champion versus Champion Match. Intercontinental Champion Dolph Ziggler zusammen mit Vicky Guerrero trifft auf United States Champion Daniel Bryan. Ich wollte schon Bryan Danielson sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Bryan Danielson, aber es ist ein Non-Title-Match, ja. Also es geht nicht irgendwie um Vereinigung der Titel. Einfach nur Champion versus Champion. Daniel Bryan, Dolph Ziggler. Ja, hat man sich viel von versprochen, war auch nicht schlecht. War ein netter Opener, wovon ich mir aber durchaus mehr erwartet hätte. Also habe ich anders gesehen. War für mich das mit Abstand beste Match des Abends. Hat auch richtig ordentlich Zeit bekommen für den Opener. 16 Minuten 14 Sekunden. 15 Sekunden. Und, war ein hervorragend geführtes Match. Hat von mir auch 4 Sterne bekommen, dementsprechend. Ich weiß nicht, fand ich das schon recht, ja, langatmig, sag ich mal. Also es wurde schnell besser, aber naja, also da hätte durchaus, das hätte man so auch im Fernsehen zeigen können, fast noch, finde ich. Ne, finde ich also überhaupt nicht. Also ein guter Raw oder Smackdown oder Super Show Main Event von irgendeinem 3-Stunden-Special wäre das gewesen. Überhaupt hatte ich bei diesem Pay-Per-View oftmals das Gefühl, eher in so einer 3-Stunden Super Show gewesen zu sein, als ein Pay-Per-View, für den ich bezahlt habe. Aber das nur nebenbei. Das kam nach dem Match. Also das Match selber, ich muss insgesamt übrigens sagen, die gesamte Match-Serie, weil die beiden hatten dann sowohl bei Raw als auch bei SmackDown noch Matches und die gesamte Match-Serie war ausgezeichnet und man hat das auch an den Publikumsreaktionen gemerkt. Man merkt vor allen Dingen, dass das Publikum, und das ist der Vorteil, den Bryan Danielson hat, der wird ja von den Leuten bei WWE nicht so richtig gemocht, die im Hintergrund da die Strippen ziehen, weil er halt nicht so groß ist und weil er halt früher bei Ring of Honor war und dann 5 Jahre lang bei Ring of Honor im Wrestling Observer als bester technischer Wrestler gewählt wurde, obwohl er nicht bei WWE ist. Und ich glaube, da sind die immer noch ein bisschen sauer drüber. Aber dadurch, dass er solche Kämpfer hat, wo das Publikum dann immer speziell bei seiner Offensive, bei den Kicks, er hat, finde ich, im Moment die besten Kicks in der WWE, dass die da so mitgehen, dadurch kriegt er dann doch jetzt auch ein bisschen mehr Zeit bei den Matches. Das hat er sich wirklich alles selber erarbeitet und das finde ich sehr gut. Ja, United States Champion Bryan Danielson, Daniel Bryan gewinnt. 16 Minuten 15 von mir 3 Sterne. Von mir 4 Sterne und für mich das beste Match des Abends. Danach ging es bergab. Das war übrigens, hat mich das, was danach kam, hat mich auch an eine Raw-Sendung erinnert. Eine bessere Raw-Sendung. Und der Ablauf ist für mich auch so ein bisschen gewesen wie bei dem letzten TNA-Paper, wo auch ein sehr gutes Match am Anfang zwischen den Tag-Teams, auch eher den leichtgewichtigeren, kam. Und das war sehr gut. Und danach wurde es immer schlechter und schlechter. Und so kam mir das hier. Ja, es wurde erstmal schlechter und zum Ende wurde es dann nochmal besser. 4 Sterne von dir, 3 Sterne von mir, war nett, hätte mehr sein können. Kam nach dem Match noch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr so genau. Nö, nach dem Match, das soll da gekommen sein. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Also okay. Es kann sein, dass irgendwie zwischen Dolph Ziggler und Vicky diese Storyline, die wird ja weiter und weiter gesponnen. Ich nehme an, dass da irgendwann mal ein Face-Turn von Dolph Ziggler mal rauskommt. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da was Größeres war. Okay, dann machen wir weiter. Zweite Match war ein Match, was nicht auf der Karte stand, so ein Überraschungsmatch um die Unified Tag Team Championship Titelgürtel von Drew McIntyre und Cody Rhodes und die trafen auf David Ojanga und John Cena. Und nach 6 Minuten 28, eine Zeit, die auch auf eine Raw-Sendung hinweist, gewinnen Ojanga und Cena die Unified Tag Team Titel. Ja, also zu dem Match selber, da kann man eigentlich nichts sagen, das Match selber war nix. Das war so irgendwie so 2,5 Sterne oder so. Ich habe 2,5 gegeben. Das war jetzt halt mehr Storyline, damit man die Nexus, die ja doch jetzt ein bisschen so langsam weniger und ein bisschen schwächer auch da sind, um dem nochmal wieder so ein bisschen zu pushen, dass man denen die Tag-Team-Titel gibt, finde ich ganz gute Idee. Ja, und Cena hat sich nach dem Match noch ordentlichst an David Otonga vergriffen mit einigen Moves. Ja, das wundert mich. Der David Otonga wird ja im Moment so ein bisschen dargestellt, als wenn er der Erste ist, der sich sozusagen innerhalb der Nexus gegen die Nexus auflehnt. Und ich finde, der ist dazu gar nicht geeignet. Weder, dass der technisch im Ring was drauf hat und seine Promos sind auch richtig schwach geworden. Er hat irgendwie ganz stark Selbstvertrauen irgendwie eingebüßt und seine Promos, die bei NXT eigentlich so die besten Promos waren, sind irgendwie sehr, sehr, sehr schwach, finde ich. Ja, so besten Promos bei NXT, das fand ich jetzt eigentlich auch nie so, aber Ja, am Anfang besser geworden ist er auf jeden vielleicht Fall nicht nicht. die besten, aber er war am Anfang mit so, da haben alle gesagt, seine Promos sind eigentlich das, was ihn auszeichnet. Deshalb hat er ja damals bei NXT auch diese Geschichte, dass er mal Raw Host sein durfte für einen Abend gewonnen. Jo. Alle dachten, das kann er gut am Mikrofon. Und das ist er halt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Drittes Match stand auch nicht auf der Card und hat mit seinen 7 Minuten 28 auch eher an eine Raw-Show erinnert. Ted DiBiase hat mit Maryse als Begleitung Goldust mit Begleitung von Oksana besiegt. 2 Sterne von mir. Hier waren die Kommentatoren sehr gut. Ich würde mir ja mal wünschen, dass bei Raw mehr Matches so in dieser Midcard 7 Minuten bekommen. Die sind eher für mich, bei Raw ist es ja eher sehr, sehr kurz, außer dem Main Event vielleicht und ein Match dazwischen noch. Ich fand das Match, ich fand das überraschend gut. Es Weil, war für die Zeit in Ordnung, ja. Das ist weil schon die, richtig, aber es ist nein, kein Pay-per-view-Match, da nein, gar dort nichts nicht. gesprochen. Ich habe dann aber wirklich gemerkt, dass Goldust ist ein alter Recke, der weiß, wie man im Ring zu arbeiten hat. Ted DiBiase hat zwar keine gute Persönlichkeit, so vom Mikro, kann aber im Ring einiges, hat mich positiv überrascht und dem habe ich dementsprechend auch 3 Sterne gegeben. 3 Sterne? Ja. Ja. Naja. Naja. War eher eine der besseren Sachen an dem Abend. Ja, Ja, wenn man bei es sehen dem will. Schrott, der da sonst war. Viertes Match, Divas Championship. Layla trat in den Ring gegen Natalya und hat auch gewonnen nach 4 Minuten 49. Auch hier verweise ich gerne wieder auf eine Rosing, wobei Diven-Match ja sowieso immer sehr kurz sind von mir. Eineinviertel Sterne. Ja, also ungefähr 3 Minuten länger als die Raw-Matches. Ich habe dem 1,5 Sterne auch gegeben. Ich Was habe hast du den dem gegeben? Eineinviertel. Ah ja, da also sind wir ungefähr gleich. Ja, da braucht man eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Fünftes Match, jetzt schon, überraschend. Ich dachte eigentlich, das kommt in den Main Event, aber wohl doch nicht. Obwohl das auch vor dem Pay-Per-View da als Intro Scenes gedacht war. Ja, also wir hatten ja noch, als wir in der letzten Sendung aus dem Studio Deluxe bei Oma. Da haben wir ja noch drüber diskutiert, ob das denn wohl Main Event ist oder nicht, weil ich dann spekuliert habe, wenn das nicht Main Event ist, könnte sein, dass The Miz irgendwie noch mit dem Geld, mit dem Money in the Bank Koffer eingreift und da Ja, da war ich ja eigentlich nie von ausgegangen und das da warst du war dem auch so nicht. hundertprozentig überzeugt, dass der Main Event war ich nicht ganz und ist es auch nicht geworden. Nee, World Heavyweight Championship Buried Alive Match, Undertaker gegen Kane. Kane mit Paul Bearer. Ja, da gab es dann, als sie sich da dann vorgekämpft haben, auf dieses Grab da vorne, auf dieses, ja, auf diese Sandfläche, mit diesem ausgehobenen Grab und den paar Schaufeln da. Da hat der Kane den Undertaker da dann in dieses Grab verfrachtet. Nee, Quatsch. Da der Undertaker den Kane dann in das Grab verfrachtet und dann sah das erst so aus, als ob der den Paul Bearer da nachschubsen wollte. Ich dachte schon, bitte Leute, macht das doch nicht. Ja, glücklicherweise kamen dann die NXT-Leute, beziehungsweise Nexus. Die konnte Undertaker dann so ein bisschen hin und her schmeißen. Hatte da allerdings dann auch nicht die größte Chance gegen. Wurde dann fertig gemacht, in das Grab reingelegt. Kane hat dann dazu gesehen, dass die Nexus-Leute wieder weggehen. Und ja, hat da so ein bisschen Sand drüber geschüttet, ne? Ja, durch magische Kräfte wurde dann die Schaufel des Baggers nach unten gekippt. Am besten wäre, wenn man jetzt Die noch haben ganz. also die haben die Kameraposition dann aus dem Grab rausgenommen. Ich nehme an, dass da unten dann halt ein Gang nach hinten in die Umkleidekabinen war, sodass Undertaker da rausgehen konnte. Und dann haben die aber richtig mit dem großen Schaufelbagger da, der schon eine Kippe voller Sand oder Dreck, wie Jerry the King Lawler das gesagt hatte, der wurde dann da runtergekippt. Das hat Kane quasi durch seine magischen Kräfte, wie du das gerade erzählt hast, gesteuert. Am besten wäre noch, wenn man jetzt so in einer Kameraperspektive gesehen hätte, wieder so ein Kerl in dem Kran da mit der Schaufel da sitzt und die runterfährt. Aber dazu kam es leider nicht mehr. Also es gab ja eine unglaublich spannende Situation in dem Kampf. Oh, die habe ich wohl verpasst. Ehrlich? Also dafür gab es, weil von meiner Seite gab es dafür einen extra Stern. Und zwar, es stellte sich ja dann irgendwann die Frage, schafft es Paul Bearer, den Sandhügel hochzukommen oder nicht? Das war so witzig. Das konnte konnte man teilweise nicht sehen. Die haben das manchmal ein bisschen eingeblendet, wie er anfing zu laufen, und dann haben sie schnell die Kamera weggeblendet. Und man hat gesehen, Undertaker und Kane, die kämpften auf der anderen Seite. Und ich glaube, Undertaker war es. Einer guckte dann immer rüber und da dachten sie wahrscheinlich, wann ist er denn jetzt endlich oben? Wann ist er jetzt oben? Ich weiß nicht, ob er mal wieder runtergerutscht ist. Jedenfalls war das der Höhepunkt des Kampfes. Das habe ich leider verpasst. Ein Grund, es vielleicht wär, diesen grottenschlechten Pay-Per-View doch nochmal kurz anzugucken. So reinzu. Es wäre ja gut, ich habe da nicht auf YouTube geguckt, wenn da in der Halle jemand gewesen wäre, der das aufgenommen hätte. Eigentlich bräuchte Paul Bearer einen eigenen Kameramann, der nur ihn begleitet. Ja, wir können ja mal nachgucken. Wir haben hier einen iPad. Ich habe den Flugmodus vor der Show schon extra eingestellt, damit hier auch nichts passieren kann. Musste irgendwie Paul Bearer Bragging Rights Hill oder so für diesen Hügel. Muss mal gucken, vielleicht hat da irgendjemand mit einer Handykamera oder so, obwohl WWE löscht das dann hinterher, ne? Nee, also solche Sachen, na, vielleicht, aber nee, das glaube ich nicht. Man hat ja jetzt nicht mehr den, man hat ja nicht mehr den Matt Hardy, der da jetzt immer vorsitzt und da dann was zu sagt. Auf jeden Fall der Höhepunkt des Kampfes und Undertaker hat sicherlich verloren, weil er hat sich ja auch nicht ordentlich vorbereitet auf das Match. Er war ja am Vorabend des Pay-Per-Views noch bei der UFC und hat sich da vergnügt und hat Brock Lesnar quasi herausgefordert, statt sich ordnungsgemäß auf das Match vorzubereiten. Das ist ja kein Wunder, dass man dann verliert. Ja, so ist das. Ja, kann, das ist ja kann wohl passieren dann, ja. Ich sehe jetzt gerade hier nicht so viel. Scheint es wohl leider nicht zu geben. Musst du dir mal das auf dem, was man so im Pay-Per-View dann halt sieht. Man sieht von ihm zwar nicht viel, aber man sieht, wenn es anfängt und man sieht dann, wie die Kane und Undertaker reagieren. Oh, ich gucke hier nochmal. The secret behind the buried alive match revealed. Aha. Und ich kann dir noch etwas sagen. Ich bin ja ein großer Paul Bearer-Fan. Ja. Ich kann dir noch etwas sagen, ohne zu spoilern. Bei der Smackdown-Sendung spielt Paul Bearer auch wieder eine Rolle. Mhm. Das ist keine große Überraschung, aber ist schon ein bisschen mehr, als dass er da nur rumsteht. Ja, am besten war dann ja auch noch, als nach dem Match da dieses diese komischen Pyro- und Lichteffekte da dann kam und der Grabstein da so angeschieben wurde. Fantastisch. Ja, das war diesmal ein bisschen billig, ne? Da wurde einfach nur dieses Kreuzsymbol von Undertaker dann irgendwo drauf projiziert. Ja, 16 Minuten 59, Kane gewinnt wahrhaftig nochmal, och, wie schrecklich. Thomas, was gibst du denn eurem Match? 3,25 Stern. Ich habe 2,5 gegeben. Also so schlecht fand ich es. Also bis sie da zu dem Sand kam, habe ich mich zu Tode gelangweilt. Nö, kann ich nicht sagen. Noch. Ich fand es zwar nicht gut, nicht, also nicht herausragend, aber ich fand es okay. Jetzt nicht so gut wie Bryan Danielson, aber dafür, dass Undertaker ziemlich verletzt ist und Kane kein so besonders guter Wrestler, haben sie das eigentlich halbwegs vernünftig hinbekommen. Und wie gesagt, 1,5 Sterne gab es ja dann für das für den Siegeszug von Paul Bearer, der den Hügel erklimmt hat. Ja, Elimination Match, was Bragging Rights ja prägte, also so der Bragging Rights Main Event an sich. Team Raw. Dem habe ich gar keine Sterne gegeben. Team Raw kam mit Alex Riley zum Ring, beinhaltete The Miz, CM Punk, John Morrison, Ezekiel Jackson, Santino Marella, R-Truth und Sheamus trifft auf Team SmackDown mit Hornswoggle zum Ring, beinhaltet Big Show, Rey Mysterio, Jack Swagger, Tyler Rex, Kofi Kingston, Alberto Rio und Edge. Ja, war ein Elimination-Match. Ich war fest davon ausgegangen, dass Team Raw gewinnt, weil Team SmackDown jetzt die letzten Sachen, wenn es um solche Sachen ging, immer das gewonnen hätte und Raw da total schlecht durchaus gesehen hätte. Aber wahrhaftig, was hat die WWE sich da wohl andere Gedanken rumgemacht und SmackDown schon wieder gewinnen lassen? 27 das Minuten ich, 46. Hatte ich in der letzten Sendung bei meinem Tipp auch erwähnt, was da eventuell eine Rolle gespielt hat. Dann habe ich ja den noch. Ist schon richtig, aber so extrem, also das war schon ein bisschen. Naja. Jetzt sind hier irgendwelche Gänse. Ja, dann gehen wir mal die Eliminations durch. Ja, nee, das tun wir jetzt nicht alles. Ja, natürlich. Nein, lass mal. Ja, 27 Minuten 46. Ein journalistisches Magazin, wir müssen ja wohl berichten. Ja, weil du nicht von so einem schrecklichen Zeus hier. Also als erstes wurde Santino eliminiert. Ja, mach du mal, ich guck noch mal nach den Paul Bearer Videos. Dann wurde Kofi Kingston vom Team SmackDown eliminiert. Das heißt, damit stand es erstmal ja, gleich. Ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, 6 zu 6 oder so. Dann dachte man, Rey Mysterio wäre eliminiert worden, weil er eine Verletzung hatte, die ihn sein eigenes Teammitglied Alberto Del Rio zugefügt hat. Dann wurde er nach hinten gebracht, dachte, wäre eliminiert, war aber offiziell nie eliminiert. Konnte man sich dann also schon denken, ja, okay, dann kommt er irgendwann zurück. Das passierte dann später auch. Dann wurde Jack Swagger von SmackDown eliminiert. Dann wurde Tyler Rex von SmackDown eliminiert. Dann wurden The Big Show von SmackDown und Sheamus von Raw beide gleichzeitig durch Countout eliminiert. Dann wurde R-Truth von Raw eliminiert. Dann wurde Morrison von Raw eliminiert. Dann wurde Alberto Del Rio von SmackDown eliminiert. Dann wurde CM Punk von Raw eliminiert. Dann wurde Ezekiel Jackson von Raw eliminiert. Und am Ende wurde The Miz von Raw eliminiert. Wer ist damit übrig geblieben? Weiß ich jetzt so nicht. Ray und Edge. Das heißt, Edge wird wieder ein bisschen gepusht. Das wirst du dann auch in der SmackDown-Sendung sehen. Oh, jetzt hätte ich fast was verraten. Ja, das wäre nicht gut gewesen. Jetzt habe ich schon fast was verraten, oder hast du die Spoiler schon gelesen? Nee, ich habe jetzt aber gerade auch ehrlich gesagt nicht so gut zugehört, also ich habe jetzt nichts mitbekommen. Weißt du denn schon, was bei Survivor Series Nein, und ich will es nicht wissen. das SmackDown-Titelmatch wird? Nein, und ich will es nicht wissen. Ich hätte dir sonst verraten jetzt. Nein. Nein, auf jeden Fall war So, ich kann das. dir nur so viel sagen, Kane ist dabei. Ja, das will ich aber ja gar nicht wissen. SmackDown, Team SmackDown hat gewonnen, 27 Hättest du dir ja Minuten. denken können, weil Kane ist der Titelverteidiger. Ja, trotzdem will ich das nicht unbedingt wissen. 27 Minuten Wenn du wissen, dass 46. Kane den Titel hat, sagst du das ja, wie willst du denn dann gucken? 27 Minuten 46. Thomas, was gibst du diesem Match? Ich habe dem gar keine Wertung gegeben, ja, aber ich würde mal sagen, so 2,5 Sterne oder so. Das war ja alles ziemlich langweilig. Hey, ich habe dem 3 ein Viertel gegeben, also das fand ich dann doch wieder etwas unterhaltsamer. Mir war das zu langweilig. Eliminations sind eigentlich immer ganz nett. So, dann kam es doch endlich zum Main Event. Diesen Main Event habe ich ehrlich gesagt erst heute Vormittag geguckt. Was nochmal unterstreicht, wie interessiert ich an Bragging Rights war. Aber du kanntest das Ergebnis schon, oder? Nee, ich kannte Ehrlich noch gar nicht? nicht. Nein, ehrlich nicht. Ja, das ist ganz interessant, weil Wrestling ist ja im Moment wirklich in einer Krise und das merkt man dann tatsächlich auch. Ich bin im Moment auch nicht so mit, obwohl ich jetzt auf dem aktuellen Stand bin, auch mit den Weeklies und so. Aber so mit großer Begeisterung gucke ich nicht. Und das Ja, merke also ich. Bragging Rights, das war echt schlimm, war das. Und dann merke ich aber bei dir auch, ja, okay, dann hat er nicht mal Bragging Rights geguckt, dann hat er, war kennt aber auch noch keine Ergebnisse, hat also auch keine Webseiten gelesen, dann hat er kein Raw geguckt, kein NXT, kein SmackDown. Das heißt, dann ist das Interesse an dem Wrestling im Moment doch nicht, auch nicht so groß bei dir, weil es einfach im Moment ziemlich schlecht ist. Ist richtig, also die andere Meinung kann ich da sehr gut unterstreichen. Ja, das Das merke ich ist doch selber auch. viel. Durchaus. Ja. Ich will hoffen, also es ist jetzt zum Ende des Jahres. Mir kommt das so ein bisschen vor, jetzt immer zum Jahresbeginn, dem nächsten. Jetzt dann 2011. Da hat man dann ja nicht ganz so viele Pay-Per-Views. Da hat man den Royal Rumble. No Way Out. Dann ist lange Pause bis WrestleMania und danach ist dann halt so ein normaler Rhythmus. Und ich glaube, diese Pay-Per-Views, die man dann Anfang 2000. 11 dann, also Anfang des nächsten Jahres, wo man dann so viel Lücke hat, dass man die jetzt alle irgendwie ins Ende des Jahres reinpacken will. Jetzt kam da erst Night of Champions, 2 Wochen bis Hell in a Cell, 3 Wochen bis Bragging Rights, 3 Wochen bis Survivor Series, das ist absolut viel zu viel. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich bin auch ab und zu so am Überlegen, guckst du jetzt SmackDown überhaupt? Und dann nur weil jetzt halt nichts anderes noch von UFC oder so zu gucken war, habe ich gesagt, na gut, dann guck's halt rein. Habe ich aber auch viel in dem Mittelteil viel Zeitung dabei gelesen und gar nicht so richtig hingeguckt, weil es halt alles dasselbe Zeug war, wie immer. Ich habe jetzt übrigens ein Digital-Abo der Emder Zeitung abgeschlossen. Mein Weltkompakt-Abo lief aus und da dachte ich mir, mache ich mir das mal, denn zusammen mit dem Print-Abo ist das sehr billig. Wo du das als PDF und HTML bekommst. Ja, als PDF. Das habe ich mal eine Zeit lang gehabt, um mal hier ein bisschen zu gucken, weil in der Emder Zeitung stehen ja auch die Weltnachrichten und dann noch ein bisschen lokal und vor allen Dingen am Samstag ja die Musikseite, die ich sehr gut finde. Und da habe ich das auch mal für, ich weiß nicht, so ein 2, 3 Monate Testteil gehabt. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, vor allem, was ich auch loben muss, ist, ich habe ja auch das Weltkompakt jetzt so gelesen, knapp einen Monat lang. Und man muss sagen, das sind beide Zeitungen, die man dann auch wirklich direkt an dem Design, an dem man die als Printausgabe kaufen würde, liest. Und ich muss sagen, in der Emder Zeitung, also ich habe mir die Zeitung als PDF einmal runtergeladen. Ich habe danach dann aber gemerkt, dass ich das nicht nochmal mache, denn die Zeitung ist wahrhaftig 50 MB groß. Ja, weil da die ganzen Bilder drin. Ja, genau. Und man muss sagen, die ganzen Werbeanzeigen sind da auch mit drin. Man muss sagen, also es ist ja eine farbige Zeitung und die Bilder und auch die Schrift ist absolut 1A scharf. Also das ist bei der Weltkompakt konnte man immer wieder beobachten, dass es sehr unscharf wird, wenn man näher dran geht. Bei der Zeitung, die Bilder sind 1A Qualität. Also es ist wirklich lobenswert. Ja, da muss jemand in der Abteilung da für die elektronische Ausgabe sitzen, der wirklich Ahnung von dem Geschäft hat. Das ist mir damals auch aufgefallen. Da würde ich mir wünschen, dass viele Zeitungen in den größeren Städten, unter anderem hier in der Stadt, in der ich wohne, dass sie sich da mal ein Beispiel dran nehmen würden und das auch ein bisschen besser im Griff bekämen. Ja, also das muss ich fragen. Also ich war erst überrascht, als ich die 50 MB und es dauert auch immer seine Zeit, bis sie da geladen ist, also wenn man die PDF komplett in einem so runterladen will, ich lese sie jetzt auf dem iPod, da kann man dann schon 5 Minuten warten. Aber ja, bei der Qualität. Auf dem iPod habe ich es nicht gelesen, ich habe es immer am Bildschirm gelesen. Das ist auch auf dem iPod nicht zu viel hin und her gescrollt? Nee, ist sehr schön. Ist sehr schön. Ja, nee, also das auf jeden Fall Daumen hoch, lest jetzt alle die Emder Zeitung. Also für dich ist das auf alle Fälle gut. Ich muss ja dann doch ab und zu auch mal hier so ein bisschen das Lokale in meiner Stadt lesen. Ja, das ist natürlich verständlich. Deshalb, also in der Woche komme ich zwar nicht dazu, aber am Wochenende lese ich dann hier die lokale Zeitung. Eine von den beiden halt. Was gibt's denn bei euch als lokale Zeitung? Es gibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung und es gibt die Neue Presse. Ja, das ist aber eigentlich kein Riesenunterschied, weil die sind beide vom selben Verlagshaus. Die Neue Presse ist ein bisschen bunter. Bisschen mehr für die etwas Jüngeren, das heißt, da ist manchmal ein bisschen mehr Musik und sowas, Konzertberichte drin. Und die hat es ein bisschen gesetzter, ein bisschen mehr Politik, ist auch ein bisschen konservativer, finde ich. Ja, aber ansonsten, ich hole dir mal einen Wechsel. Jetzt habe ich diese Woche Neue Presse und dann hole ich nächste Woche wieder Hans. Okay, ja, lass uns mal weitermachen hier beim Main Event. Dann kann ich noch kurz dazu sagen, heute war übrigens in der, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das stattgefunden hat. Heute war übrigens in der Neuen Presse dann auch ein Konzertbericht vom Konzert von Dendemann. Aha. Der wurde sehr gelobt. Da muss es aber unglaublich heiß gewesen sein in der Halle. Da haben die gesagt, gefühlte 40 Grad. Von daher war ich dann doch ganz froh, dass ich nicht mehr dran gedacht habe und nicht hingegangen bin. Es war auch ausverkauft. Und der soll live auch unglaublich gut sein, haben sie auch gesagt, der schnellste Rapper, den es wahrscheinlich in Deutschland gibt, mit guten Texten. Und die haben gesagt, es scheint doch noch jenseits des dämlichen Gangster-Rap Hoffnung für Rapmusik in Deutschland zu geben. Das ist doch schön. Ja. Ja, hast du von dem Virginia jetzt Konzert eigentlich noch irgendwas gehört, so an Berichten? Nee. Ich habe auch nicht extra recherchiert, aber ich habe noch gar nichts so irgendwie gelesen in der normalen Zeitung, die ich so mitbekomme. Nee, ich auch nicht. Ich habe mir den neuen Rolling Stone gekauft, aber da war auch kein Konzert. Ja, also ich war ja letztens im Tonstudio bei Oma und da waren wir noch schnell im Doc Center was essen, da war ich noch schnell im Zeitschriftenladen, da gab es die neue Visions, habe ich auch mal hinten bei den Konzertberichten geguckt, da war noch was von Earl Greyhound, aber Virginia jetzt habe ich da auch nichts von gesehen. Weiß nicht, ob das vielleicht jetzt in der nächsten Ausgabe ist. Ich weiß nicht, wann die sozusagen ihren Redaktionsschluss haben. Ne, ich weiß auch nicht. Tja. Also im Rolling Stone habe ich auch nichts gesehen, aber ich habe den noch erst einmal ganz kurz durchgeblättert. Vielleicht ist weiter vorne noch irgendwie ein spezieller Bericht, weil das Abschiedskonzert war. Nicht bei den normalen Berichten. Ja, ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt, wann denn jetzt mal irgendwelche Aufnahmen kommen sollten. Ja, das wird eine Weile dauern, aber da werde ich mal auf die Website von denen gehen. Da wird ja wohl hoffentlich irgendwann eine Ankündigung kommen. Ja, möglicherweise gibt es dann das ja auch irgendwie nur über iTunes zu kaufen oder sowas. Das glaube ich nicht, dann hätten sie keine Filmaufnahmen gemacht. Ja, das stimmt. Wobei bei iTunes auch immer wieder Videos sind. Wobei wahrscheinlich eher nicht. WWE Championship Match. Hier ging es jetzt eigentlich nur um die Storyline zwischen Nexus und John Cena, beziehungsweise Wade Barrett und John Cena. Wade Barrett mit John Cena in Decke traf auf den Titelhalter Randy Orton. Ja, bis dato zum Ende hin ein recht ansehnliches Match. Ja, zum Ende hin sah das so aus, als ob Orton dann den RKO ansetzen will. John Cena kommt von hinten. Sieht so aus, als ob er da Randy Orton dran hindern will, den RKO auszuführen, denn das ist ja sein Job von Barrett, sonst wird er ja gefeuert. Und Barrett meinte vor dem Match auch noch, wenn er heute Abend nicht den Titel bekommt, dann wird John Cena direkt heute Abend gefeuert. Halt! Was? Wade Barrett hat gesagt, wenn er heute Abend nicht gewinnt, wird John Cena direkt gefeuert. Ja, das stimmt natürlich. Sonst wäre das jetzt auch sinnlos, was ich hier jetzt erzähle. Genau. Ja, auf jeden Fall nimmt er sich dann statt Randy Orton den Wade Barrett und dann er feud den ja nicht mehr. Er verpasst ihm den Attitude Adjustment. Interessant, der Referee, der überlegt jetzt, ob er jetzt die Ringglocke, ich hab da alle drauf gewartet, ich dachte, lässt er jetzt weiterlaufen oder wie oder was, aber auf jeden Fall hat er dann die Ringglocke doch noch betätigt. Also ein DQ-Sieg, Disqualification-Sieg für Wade Barrett. Er hat gewonnen, aber der Titel gehört weiterhin Randy Orton. Ja, gute Entscheidung von John Cena. Wie das jetzt weiterlief bei Raw, kann ich wie gesagt nicht sagen. Das fand ich aber auf jeden Fall so von der Story her ganz nett und auch das Match war durchaus ansehbar. Ja, war solide, also nichts, was irgendwie in Richtung Match des Jahres oder so, aber so ja, das ist sowieso Sterne, nicht. Die habe ich dem gegeben. 14 Minuten 35, ich gebe dem 3 Sterne. Und bei Raw ging es dann folgendermaßen weiter. Nee, das sagst du jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall, das Tippspiel hast du 3-1 gewonnen. Ja, das ist ja selbstverständlich, das gewinne ich ja eigentlich immer. Ja, Thomas, dann und dein Fazit zu diesem Pay-Per-View und deinen Daumen. Ja, also ich muss den Daumen nach unten geben. Trotz des ersten hervorragenden Matches war das nicht Pay-Per-View-würdig. Nee, ich habe auch lange drüber nachgedacht, lange. Es ist eigentlich mehr so eine Supershow gewesen. Ich habe jetzt gerade noch so dank diesen letzten beiden, also ich habe jetzt heute ja noch das letzte Match gesehen, das war jetzt nicht so schlecht, davon hatte ich jetzt am Ende einen gleich positiven Eindruck, aber letztlich habe ich ganz knapp noch den Daumen zur Seite gegeben, aber er wankt schon ganz stark nach unten, also es war wirklich unter aller Sau. WWE, sowas wollen wir nicht haben. Letztes Jahr wurde Breaking... Nach dem Text, den du gerade gesagt hast, müsstest du Daumen nach unten geben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Letztes Jahr wurde dieses schreckliche Bragging Rights mit diesem Raw vs. SmackDown Match, was letztes Jahr noch kein Elimination Match war, denke ich, glaube ich, mich daran erinnern zu können, wurde es auf jeden Fall letztes Jahr noch durch das 60-Minute Ironman Match, was ich immer mal wieder sehr gerne erwähne, zwischen John Cena und Randy Orton gerettet. Sowas gab es dieses Jahr eindeutig nicht. Und deshalb, ja, ganz knapp noch den Daumen zur Seite. Aber wie gesagt, er wankt ganz stark nach unten. Ja, also... Pay-Per-View, den kann man vergessen. Also ich könnte mir auch vorstellen, WWE muss sich jetzt mal was überlegen. Die müssen die Zahl der Pay-Per-Views irgendwie reduzieren. Und das wäre so ein Pay-Per-View, der liegt auch ungünstig, einfach im Kalender von den Abständen zu den anderen Pay-Per-Views. Ja, also es gibt jetzt so 3 Pay-Per-Views, die in diesem letzten Jahresquartal kommen, die man direkt abschaffen könnte. Das sind Bragging Rights, Breaking Point und Hell in a Cell. Die können von mir aus direkt so weg und wobei Breaking Point kann man von mir aus sogar noch lassen und stattdessen schickt man dann TLC ins Grab. Und Hell in a Cell gibt es dann auch die Matches nicht mehr, ne? Doch, die Matches gibt es noch, aber dann jährlich entweder bei SummerSlam oder halt bei einem anderen Pay-Per-View, aber auf jeden Fall offen und nicht so viel. Ja, fände ich auch gut. Also Breaking Point kann man von mir aus noch lassen, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber TLC und Hell in a Cell vor allem und auch Bragging Rights ist unnötig. Wobei Bragging Rights kann ich fast noch verstehen wegen dem Videospiel, aber was jetzt Hell in a Cell und TLC soll, also das ist echt schrecklich. Also ich finde das ehrlich gesagt eigentlich eine Frechheit, wenn man für ein Pay-Per-View Geld bezahlt, dass man dann ein Pay-Per-View als Infomercial für irgendein Videospiel bekommt. Das ist schon richtig. Ich finde es eine Frechheit, also das muss man besten Willen nicht sein, nee, also... Ich muss den Pay-Per-View. Nee, hätte man auch für eine Special 3 Stunden Supershow machen können. Ist schon richtig. So langsam bei einigen Pay-Per-Views, da muss man sich wirklich überlegen. Ich gucke mir das ja sowieso nicht live an, sondern dann später die Wiederholung. Da muss man sich wirklich überlegen, lese ich mir nicht vorher mal irgendwie einen Bericht durch mit Wertung und überlege dann, ob ich mir das wirklich angucke. Ja, ist schon richtig. So, es ist im Moment nicht. Das Wrestling ist in einer tiefen Krise, das muss man einfach sagen. Ja, ist Und richtig. ohne jetzt irgendwelche Spoiler zu sagen, aber die Weeklies werden ja auch nicht viel besser. Und die Storylines und auch ich meine, TNA ist jetzt noch ganz schlimm, aber an bestimmten Stellen sehe ich schon so ein bisschen, dass WWE ähnliche Fehler macht wie TNA. Mit so superschnellen Storylines, die in 2 Wochen dann irgendwie beendet sind, wo kein Mensch irgendwie mitkommt und wo kein Mensch sich dann irgendwie so reindenken kann, dass einen das dann wirklich interessiert. Ja, so ist das. An der Weil, Stelle fiel mir gerade noch was ein, deswegen, ja. als wir bei Krise und so waren. Nee, es fiel mir schon vorher ein. Auf jeden Fall gibt es im Ringside Forum jetzt schon seit einigen paar Tagen eine Ankündigung von Wolfgang Stach. Und zwar wird Ringside am 3. November, das ist der kommende Mittwoch, zurückkehren. Sicher? Ich denke, wenn Wolfgang Stach das schreibt, dann wird das wohl auch sicher sein. Für eine einmalige Abschiedsshow? Nein, das wurde Also, er nicht hat aber geschrieben. nicht geschrieben, und danach regelmäßig jede Woche 3 Sendungen. Nee, aber ich denke, davon kann man dann wohl ausgehen. Also auf jeden Fall, dass danach dann mal wieder ein paar Sendungen kommen. Wie lange das regelmäßig bleibt, ist natürlich wieder eine andere Sache, aber auf jeden Fall denke ich mal, dass am 3. November da dann auch eine Sendung vorliegen dürfte. Ja, denke ich schon, wenn der Stach das schreibt, dann denke ich schon. Ja, was ist denn jetzt mit Undertaker gegen Brock Lesnar? Tja, Das ist das ja weiß ich eigentlich nicht. am Tag vor Breaking Rights die viel größere Geschichte. Was sagst du jetzt dazu? Erklär erstmal den Zuhörern, was da passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das bis heute nicht gesehen. Hast du den Link nicht geklickt, den ich dir Ach zugeschickt so, habe? ja, das habe ich natürlich gesehen. Erzähl du das mal. Du bist ja da so eher geläufig. Du bist für den UFC-Bereich hier zuständig. Ja, also es gab ja die Veranstaltung UFC 121, wo Brock Lesnar seinen Titel gegen Cain Velasquez überraschenderweise verloren hat und das in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Und Undertaker war da in der Halle, wurde auch während der Veranstaltung eingeblendet. Interessanterweise war dann unter seinem Bild die Einblendung Undertaker WWE Wrestler. Also da wurde also nicht mit dem richtigen Namen, sondern wirklich so mit seinem Gimmick-Namen Ja, der auf. Interviewer von diesem Video, was du mir da geschickt hattest, der hatte ja auch direkt Undertaker gesagt, was mich auch überrascht Aber wir haben ihn hatte. alle als Undertaker angesprochen und rechts neben ihm saß übrigens auch Michelle McCool. Ja, Das das hast hatte ich auch du gesehen. auch gesehen, die stand ja dann auch neben ihm. Die Ja gut, schiente also er leicht war dann bei genervt, der die Veranstaltung wollte. und dann Die wurde nach der schien Veranstaltung. leicht genervt, die wollte anscheinend allen nach Hause. Fiel mir so auf. Dann wurde nach der Veranstaltung der Undertaker von einem Interviewer, der für die UFC da, für so eine Website Fanhouse, also den YouTube-Kanal der UFC, ein Interview gemacht. Und dann hat er gefragt, bist du überrascht, dass Brock Lesnar so schnell verloren hat und was hältst du davon und so. Das war schon ein bisschen komisch, weil dann Undertaker so irgendwie so, normalerweise achtet er ja darauf, dass er nicht außerhalb seines Gimmicks irgendwo gefilmt wird. Und da hat er aber dann mit ganz normaler Stimme und sozusagen außerhalb der Rolle des Undertakers ein ganz normales Interview geführt über einen UFC-Kampf. Ja, war ganz interessant. Und dann, okay, dann wurde da so gefragt, so Standardfragen zu dem Kampf. Und dann kam aber gerade in dem Moment, das war alles noch in der Halle am Käfig. Und dann kam aber gerade in dem Moment, als das Interview noch lief, Brock Lesnar aus dem Käfig und wollte nach hinten da in die Umkleidekabinen gehen, beziehungsweise wollte nicht gehen, sondern ist da gegangen und kam da direkt vor dem Undertaker lang. Und dann haben sie sich so böse Blicke zugeworfen und dann ging Brock Lesnar irgendwie weiter und dann sagte Undertaker noch so, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, ob er gesagt, er hat irgendwie sowas gesagt wie Do you want to go oder Do you want to do it, also so nach dem Motto, willst du das jetzt machen, was jetzt dann zu ganz viel Spekulation im Internet geführt hat, ob es jetzt darum geht, dass es einen Kampf zwischen Undertaker und Brock Lesnar geben sollte. Und da gab es halt Spekulationen, weil es auch bekannt ist, dass die WWE Brock Lesnar schon mehrfach Geld angeboten hat für einen Auftritt bei WrestleMania. Ob Brock Lesnar doch nochmal bei WrestleMania irgendwie einen Auftritt hat und ob das irgendwie jetzt auch zum Beispiel inszeniert war, um so einen Auftritt zu hypen. Aber gibt es dann sehr unterschiedliche Interpretationen. Also viele sagen, das kann gar nicht, weil so ein Video könnte zum Beispiel die WWE gar nicht verwenden, weil das alles in der UFC-Halle war und Undertaker nicht im Gimmick war. Und Brock Lesnar, der würde, könnte auch gar nicht bei WWE auftreten. Dana White, der Präsident von UFC, hat hinterher auch gesagt, nee, der Brock Lesnar steht bei uns unter Vertrag, der tritt nicht bei WWE auf. Dann gab es auch eventuell Spekulationen, ob Brock Lesnar dann vielleicht mal nur einen Auftritt als irgendwie Special Guest Referee oder so haben würde. Also sowas in der Richtung. Glaubst du denn, dass es zu einem Kampf zwischen Brock Lesnar und Undertaker bei der nächsten WrestleMania kommen könnte? Wäre definitiv spannend und für die Verkaufszahlen bestimmt auch nicht gerade schlecht, aber ich weiß nicht, vorstellen kann ich mir das nicht wirklich. Also ich weiß nicht, so an der Vorstellung, ja, ich weiß nicht. Kann man es nicht richtig vorstellen. Also ich weiß nicht, ob da noch irgendwas raus wird oder so. Also ich würde es auch bezweifeln. Würde mich zwar auch interessieren, fände ich auch eine gute Geschichte für WWE, aber ich glaube, für Brock Lesnar wäre das nicht so gut. Weil viele in der UFC nehmen ihn das ja übel, dass er früher ein Showkämpfer war und jetzt ein echter Kämpfer, weil die glauben ja dann, dass eventuell die Leute glauben, dass UFC auch keine echten Kämpfe sind. Mhm. Wenn dann ein Wrestler auf einmal so erfolgreich ist. Deshalb glaube ich, für ihn wäre das eventuell eher ein Fehler, aber es laufen dann ja Gerüchte, dass er vielleicht für einen Kampf irgendwie $2 Millionen oder so bekommt. Da kann man dann schon ins Grübeln kommen bei solchen. Naja. Das würde ich mir an seiner Stelle dann auch überlegen, aber es hängt natürlich auch davon ab, wie sein UFC-Vertrag aussieht. Ja, ist richtig. Also richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Also es fehlt an der Vorstellung eindeutig. Ich glaube auch nicht, dass es kommt, aber es hat für viel, viel Wirbel gesorgt. Also da wurde tagelang, also zum Beispiel da bei diesem Pro Wrestling Torch, wo die Leute da anrufen können, diesen Call-In-Podcast, da wurde 2 Tage lang über fast nichts anderes diskutiert. Mhm. Ja. Ja, wäre natürlich schön, aber mal sehen. Ja. Und dann gab es noch eine weitere News, und zwar wurde die Tochter von Eddie Guerrero hat jetzt einen Development-Vertrag bei WWE bekommen. Aha. Ich habe aber keine Ahnung, ob die irgendwas vom Wrestling versteht und Wrestling kann oder ob die nur wegen ihres Namens einfach verpflichtet worden ist. Hatte mich überrascht. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt schon überhaupt so in dem Alter sind und dass sie da irgendwas im Bereich Wrestling machen. Habe ich noch nie bei Ring of Honor oder irgendwie so einer Indie-Veranstaltung habe ich noch nie den Namen gehört. Und ich vermute, wenn die solche Auftritte schon gehabt hätte, dass man aufgrund des Namens eigentlich davon dann irgendwo mal was gehört hätte. Wahrscheinlich schon. Ja. Sonst weiß ich nicht. Sonst eigentlich noch was Dramatisches passiert? Nee, ich glaube nicht. Dürfte eigentlich nicht. Bei den Weeklies ist einiges passiert, aber da sage ich nichts zu. Mhm. Und achso, bei Impact, das guckst du ja eh nicht, ne? Nee. Ich habe es jetzt auch nicht gesehen, ich habe es zwar aufgenommen, aber nicht geguckt, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich gucke es auch nicht. Ja, habe ich auch nicht mal. Nur in den Spoilern gelesen, dass Katie Lee Burchill jetzt wohl auch bei TNA ist. Mhm. Also in der Knockout, das finde ich durchaus interessant. Also die ist ja technisch eigentlich ganz gut. Also die ist sicherlich solide, das schadet sicherlich nichts, aber ist auch kein Grund, jetzt Impact zu gucken. Und dann muss es wohl so sein, dass es eine, Mr. Anderson, der sollte eigentlich, ich glaube, ja, der sollte den Titelkampf jetzt gegen Jeff Hardy bei Turning Point bekommen. Und der wurde jetzt wegen einer Gehirnerschütterung sozusagen aus dem Kampf rausgenommen. Mhm. Und stattdessen wird den Kampf wohl kriegen Matt Morgan. Der wird jetzt zum Babyface geturnt. Und der Babyface-Turn, der klingt relativ interessant, die Storyline, die sie sich dazu überlegt haben. Es ist nämlich so, der Mr. Anderson hat jetzt diese Gehirnerschütterung. Er kann wunderbar den ganzen Stuhl schlägen und dem ganzen Zeug. Und dann kann er deshalb nicht teilnehmen. Und dann sagen viele, also wirklich als Storyline, und dann sagen einige der Wrestler, die sozusagen healed sind, was soll das denn, nur wegen einer Gehirnerschütterung nicht zu kämpfen? Sowas hätten wir früher, dann hätten wir trotzdem gekämpft. Das ist doch, was ist das für ein Weichei? Und der Matt Morgan ist wohl derjenige, der dann sagt, nee, das ist ja Blödsinn, mit einer Gehirnerschütterung da irgendwie in den Kampf zu gehen. Und dadurch wird er quasi zum Babyface, dass er mit Mr. Anderson in dieser Hinsicht da verteidigt. Alles ein bisschen mysteriös. Tja. mal gucken, wie das weitergeht. Also den Pay-Per-View werde ich mir wahrscheinlich angucken, Turning Point, obwohl ich nicht weiß, wann er ist. Ja, das mache ich nicht. Pay-Per-View gucke ich mir meistens an, die Impact-Sendung muss ich mir nicht unbedingt angucken. Ja, bei TNA ist das Interesse so langsam wirklich vorbei. Und bei WWE... Ich kann das nachvollziehen. Du guckst, wenn du diese Woche noch keine einzige Weekly geguckt hast, dann und heute erst sozusagen von dem uralt Pay-Per-View fast schon, in Wrestling-Zeit, heute erst den Main-Event geguckt hast, dann kann ich das nachvollziehen. Dass dann für dich TNA gar nicht mehr interessant ist. Nee. Tja, hast du denn wenigstens die UFC-Veranstaltung geguckt? Nein, habe ich auch nicht. Generell diese Woche recht wenig geguckt. War Schule so anstrengend, oder? Nee, war nicht. Ganz normal. Hast du viel gelesen? Ja, auch. Ja, das ist besser. Was hast du denn gelesen? Ja, ich habe den Krimi habe ich durch und dann habe ich so ein paar alte John Sinclair habe ich gelesen und jetzt habe ich vor der Sendung noch, warte, ich muss mal den Titel recherchieren. Nichts nennt sich das. Ja, du hattest mir dann was geschrieben, dass du nichts gekauft hast. Da dachte ich, was ist das? Ja, ich habe nichts gekauft. Was ist schon richtig. Ist das ein Roman oder und was für ein Roman oder ist das ein Sachbuch? Was ist das? Nichts, was im Leben wichtig ist von Janne Teller. Ja, das ist nicht direkt ein Sachbuch, es ist so ein bisschen philosophischer Inhalt, aber es ist geschrieben, es ist schon ein Erwachsenenbuch, aber es zielt schon auch durchaus auf Jugendbuch. Sag mir nichts. Es ist etwas, was du auch durchaus lesen könntest. Ach so, weil es auf Jugendbuch ist. Und noch Nein. Also es ist, das auch lesen? Nein, es ist ein ganz normales Buch, was auch in der Bestsellerliste ist. Es ist kein. Schon recht. Erwachsenenbücher sind für mich schon ein bisschen schwierig. Nein, es ist kein Jugendbuch. Es ist ein Kind- und Jugendbuch. Nein, es ist eins dieser erwachsenen Bücher, wo die Schrift recht groß ist und was man sehr schnell lesen kann. Es ist natürlich. Ach so, ja, wenn die Schrift groß ist, dann kann ich auch als Sehbehinderter das lesen. Ja, das ist ja nett, was du da so über mich erzählst. Nee, das ist ja alles Quatsch. Ja, habe ich doch alles richtig verstanden. Nein, es ist ein Erwachsenenbuch, was große Schrift hat und eigentlich auch für Jugendliche geeignet. Was an sich leicht auch geschrieben für mich, ist, nur. Für mich. Nein, was ich an sich leicht geschrieben ist, nur vom Inhalt halt eher etwas komplizierter ist, sagen wir so. Ach Gott. Aber übrigens, das machen wir nach der Aufnahme. Was denn? Da habe ich noch eine Frage, die stelle ich aber nach der Aufnahme. Okay, sonst noch irgendwas? Ich sollte dir noch sagen, was ich mir für eine CD gekauft habe. Genau, erzähl mal, was du dir für eine CD gekauft hast. Deine Jugend von Wir sind deine Jugend, so heißt die Gruppe. Da habe ich das letzte Exemplar beim Mediamarkt von bekommen. Das ist so alles drum und dran. Rock, Hip-Hop, Pop und was weiß ich nicht. Alles Elektronik, alles durcheinander. Das ist nett zu hören. Das ist einfach. Aber nicht nach Album des Jahres, so wie du das. Nee, Album des Jahres eindeutig nicht. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Das ist nett zu hören. Das da hatte ich so mit gerechnet und das ist es auch. Das sind deutsche Texte, nehme ich an, bei dem Titel. Ja, das sind deutsche Texte, größtenteils. Größtenteils, aber auch Englisch, oder? In einem Song sind ein paar englische Texte. Achso. Ja. Ja, ich habe von der Gruppe noch nie was gehört. Weißt du, aus welcher Stadt die kommt? Nee, ich habe keine Ahnung. Wie lange geht die CD? 55 Minuten. Und du hast die Texte schon auswendig gelernt. Kannst du bitte mal einen rezitieren? Nein, kann ich nicht. Ach, schade. Ja. Ja, ich habe vor der Aufnahme aber noch nicht ganz zu Ende gehört, mir von Sufjan Stevens, The Age of Us. Ja, die CD hatte ich beim Kauf von Wir sind deine Jugend auch in der Hand gehabt. Die gab es bei Mediamarkt nämlich auch massenhaft. Die habe ich dann aber anstatt dieser CD wieder weggelegt. Das, so wie du die CD gerade beschrieben hast, klingt das ein bisschen wie ein Fehler. Nee, das glaube ich nicht. Die kaufe ich mir auch noch später. Bitte? Die werde ich mir später auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Also die werde ich auf jeden Fall nochmal hören. Achso. So ist das ja nicht. Also die Sufjan Stevens, ich habe vor der Aufnahme jetzt gehört, bis auf das letzte Stück. Aber das letzte Stück ist natürlich auch dieses 25 Minuten Mammutstück. Und das ist also, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall zwar nicht Album des Jahres, Also das hat ja in dem Rolling Stone, deshalb bin ich da jetzt nochmal drauf gekommen und habe mir dann die MP3-Version gekauft. Das hat im Rolling Stone 5 Sterne bekommen. Ich würde dem wahrscheinlich bisher, wenn das letzte Stück auch so auf dem Niveau ist, 4 Sterne geben. Das ist schon teilweise sensationell gut, aber dann ist zwischendurch auch mal so ein bisschen Gefrickel, wo man den Eindruck hat, da hat er jetzt ein bisschen zu viel da zusammengebaut. Das ist schon teilweise sehr komplex, aber das kann auch sein. Das ist so eine Sache. Viele Leute sagen, es ist ein Aber fantastisches Album, viele sagen, das ist gar nichts. Tja. Aber. der hat eine großartige Stimme und der Gesang von dem, das hat dann schon so ein bisschen so diesen Singer-Songwriter-Charme. Der reißt an ganz vielen Stellen ganz, ganz viel dann auch wieder raus. Und es gibt auch einige Stücke, da steckt ganz viel drin, die sind ganz aufwendig gemacht. Da ist das dann aber auch wirklich sehr brillant. Also ich denke mal, unter die Top 10 meiner Alben wird es kommen, aber auf Platz 1, also des Jahres, da muss ich ja so langsam mal anfangen. Was hast du denn momentan so ganz weit oben? Aber auf Platz 1 wird es nicht kommen. Was hast du denn momentan bei deiner Liste ganz weit oben? So Platz 1, so in die Richtung. Platz 1 kann ich noch gar nicht so genau sagen. Also auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat ist bei mir Plan B, The Defamation of Strickland Bank. Nö, die ist bei mir gar nicht mit drauf. Ist ganz oben bei mir mit dabei. Warte mal ganz kurz, ich muss dann hier mal kurz in den Ordner gehen. So, da haben wir mal die Liste. So. Also einige, die bei mir in der Vorauswahl sind Plan B, Portugal the Man, Ja. Christoph Schreuf, dann habe ich hier noch Sendemann natürlich, Arcade Fire habe ich mit drauf, Tokotronic, Villagers, Eels habe ich auch noch mit drauf, Dillinger Escape Plan habe ich mit drauf und von Robin das erste Buddy Talk Album. Das sind die ich im Moment hier so auf meiner Liste habe und da kommt jetzt noch auf jeden Fall der Kollege Zuftschen Stevens mit drauf. Ja, so ist es. Aber das ist schon wieder eine Weile her, dass ich die gemacht habe. Ich muss jetzt mal wieder im iTunes gucken. Das kann sein, dass da schon wieder ein bisschen was getauscht ist, aber einige der Namen werden auf jeden Fall so bleiben. Also ich weiß zum Beispiel hundertprozentig, dass Plan B, Portugal the Man, Christoph Schreuf und Dendemann, die werden alle auf der Liste stehen. Ja, Also also jetzt ich zum muss. Beispiel gesehen, die Enno Bunga steht zum Beispiel ja gar nicht auf der Liste. Die kam ja ganz zu Anfang des Jahres. Ist sie noch aus diesem Jahr? Die ist, glaube ich, noch aus diesem Jahr, meine Ja, ich. das stimmt, die ist zusammen mit der Tokotronic erschienen. Als ich die so das erste Mal gehört habe, da dachte ich ja sofort, Album des Jahres, da kann nichts Besseres mehr kommen. Also die werde ich mir dann im Dezember nochmal anhören und das kann dann sein, dass die dann doch wieder hier relativ weit oben landet. Ja, ich muss mir das American Ghetto Na von Portugal the Man nochmal anhören. Ich denke, das dürfte auch sehr, sehr weit oben, wenn nicht sogar Platz 1 sein. Das war auch ein sehr, sehr gutes Album. Ja, es ist vielleicht sogar ein bisschen zu gut, weil diese ganzen guten Alben, die gehen so ein bisschen unter. Da erscheint ein gutes und dann ist schon wieder das nächste gute und dann hat man gar nicht so viel Zeit, das andere Gute zu hören, weil man da schon wieder das andere Gute hören will und so weiter und so fort. ist so, aber deshalb muss man ja, nützt halt nichts, ne? Nö. Vielleicht ist das nächste Jahr dafür nicht so gut, dann hat man ein bisschen was, was man zur Vergangenheit mal wieder rauskramen kann. Ja, oder man hat Ja, nächstes aber Jahr dann ist halt man mehr anders. Zeit, um die guten Da Alben hat zu man hören. sich dann doch Schallplatten gekauft. Das war ein bisschen anders, als einfach bei Amazon die MP3s zu kaufen oder bei iTunes. Da hat man sich die Schallplatten gekauft und dann hat man die wirklich physikalisch in der Hand gehabt und dann hat man die aufgelegt und dann hat man die halt nicht nur den einen Tag oder ein, zwei Mal gehört, sondern dann hat man die ganze Zeit immer wieder gehört und dann kannte man die Alben auch wirklich gut. So, als ich zu meiner Zeit, ja, kamen ja dann so Sachen wie Born in the USA von Springsteen oder Purple Rain von Prince, die kenne ich ja heute dann noch sehr gut. Ja, also Alben kaufen tue ich mir ja eigentlich auch noch größtenteils. Also welches Album ich jetzt so langsam auch Google noch kenne, ist eindeutig das von Ben Folds und Nick Hornby, das ich jetzt seit einer Woche lang jeden Tag im Bus gehört. Also das. Verdammt gutes Album. Das könnte auch sein, dass das noch auf der Liste landet. Das ist sehr gut, das wird nach einer Zeit etwas eintönig. Das habe ich mir jetzt zum ersten Mal angehört und ich dachte ja nach dem, was du so gesagt hast und was einige geschrieben haben, das wäre nicht so abwechslungsreich, das ist vielleicht gar nicht so gut. Ne, Und anfangs ist es 1A. kann ich nicht zustimmen. Ne, nach den ersten ein, zwei Mal hören ist es auch wirklich so, aber wenn man es dann doch sehr oft hört, dann wird es so leicht eintönig. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Album weiterhin, natürlich. Also das hat mir, ich habe es beim ersten Mal gehört, einmal gehört, Das hat mir gleich sehr gut gefallen. Ja, so ist es. So, haben wir noch irgendwas zu besprechen oder können wir. Ne, wir können jetzt mal die Sendung beenden, weil heute Abend gibt es ja Wolfsfährte. Ja, die gucke ich vielleicht mal auch. Die Verfilmung von dem Krimi-Roman da, von dem Serienmörder, der nach Grimms Märchen mordet. Und da mir das Buch sehr gut gefallen hat und mit Peter Lohmeyer, da einer der besten deutschen Schauspieler, die Hauptrolle spielt, ist das sicherlich eine gute Geschichte, sich das anzugucken. Das Buch davon habe ich noch gar nicht gelesen. Ich habe von dem hier des Karnevalszeugs habe ich gelesen. Karussell oder Karneval hieß es, glaube ich. Und das aktuelle, das habe ich hier sogar noch liegen. Ich habe es noch nicht gelesen. Also, das Wolfsfährte war, glaube ich, das erste. Ja, und danach kam dann Und noch Blutsdingens. das kannst du dir mal von Oma geben lassen. Ja, ich weiß, ich habe das hier zu Hause. Von mir bekommen. Ihr war das zu brutal. Sie hat sich trotzdem interessanterweise noch dann das Nachfolgebuch davon gekauft. Das heißt, die ersten beiden könntest du dir beide bei Oma Ja, ausleihen. ich weiß, da habe ich schon einige Male drüber geguckt. Wobei ich momentan durchaus genug habe. Ja, ich habe auch genug. Bin jetzt momentan dabei, die John Sinclair Sachen nachzulesen. Nee, so ein Jetzt, Quatsch. so langsam, also diese alten Romane, muss man ja sagen, die sind um einiges besser. Die gehen teilweise schon durchaus an normale Buchqualität ran. Auch wenn du das nicht zu glauben, nicht glauben musst und auch nicht glaubst, aber es ist wirklich so. Nein, eindeutig nicht. Zeitverschwendung ist momentan doch eher Wrestling fast. Da Kann man lese ich ja nebenbei dann. Zeitung lesen. Ja, das ist richtig. Übrigens auf dem Cover von dem aktuellen Rolling Stone sind die Kings of Leon. Ja, das Album kriege ich ja auch noch. Hast du das auch schon mal gehört? Habe ich bisher nur einmal gehört, hat mir Und? aber ganz gut gefallen, muss ich aber noch ein, zwei Mal hören, um wirklich ein abschließendes Urteil abzugeben. Und das andere Album von Harmful? Das habe ich noch nicht so richtig gehört. Das habe ich einmal, als ich so bei der Arbeit so eine Routine-Sache erledigen musste, da habe ich das so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen, aber da kann ich mich noch nicht zu äußern. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier jetzt Schluss. Ja. Ja, wir hören uns dann nächste Woche. Ich weiß nicht, wie läuft das nächste Woche? Ich habe ja nächste Woche Samstag, habe ich ja Geburtstag. Da Ja, dann bist müssen du. wir nach der Sendung noch mal kurz drüber sprechen. Okay. Ja, dann verabschiede ich mich von den Dropkick-Drama-Hörern und von dir. Auf jeden Fall jetzt erstmal so im aufnahmetechnischen Bereich. Ja, und sage Tschüss. Das war Dropkick-Drama 113 und das war der letzte Tag des Oktober 2010.